20 Euro ist gar nichts. Früher 20 Euro, überlege mal, da hast du ein paar Zwetschgen und ein paar Mirabellen.